1. Warren Petrusen Johannes zum Volksbrachen, Nehurten sich die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzer. 2. Sie waren verraget, weil die Apostel das Volk lehrten und die Auferstehung von den Toten durch Jesus verkündeten. 3. Deshalb nahmen sie die Apostel fest und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam, da es bereits Abend war. 4. Denn wurden viel, die Botschaft horten, glaubig, sodass die Zahl der Männer etwa 5000 erreicht. 5. Folgenden Tag versammelten sich die führenden Männer, Altesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. 6. Anwesend waren auch der Hohepriester Annas, Caiphas, Johannes, Alexander und weitere Mitglieder der Hohepriesterlichen Family. 7. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie, mit welcher Markt oder in welchem Namen hat er dies getan. 8. Daraufhin wird Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sagt zu ihnen, Obersten des Volks und Altesten, 9. Wenn wir heute wegen der guten Taten einem kranken Mann zur Rechenschaft gezogen werden, durch die geheilt wird, 10. So sollt allen das ganz Volk Israel wissen, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht durch den Namen Jesus Christus aus Nazareth, den gekreuzigt hat, den Gott jedoch von den Toten auferweckt hat. 11. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Boluten verachtet wird, der aber zum Eckstein geworden ist. 12. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn es gibt unter dem Himmel keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben wird, durch den wir gerettet werden können. 13. Als sie den Freimut von Petrus und Johannes sahen und erkannten, dass dies ungelehrt und einfach Männer waren, wunderten sie sich, sie wussten jedoch, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. 14. Da sie den geheilten Mann bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. 15. Sie befahlen ihnen jedoch, den Hohen Rat zu verlassen und berieten sich untereinander. 16. Sie fragten, was sollen wir mit diesen Mannen tun? Denn das durch sie ein offensichtliches Wunder geschehen ist, ist allen Einwohnern Jerusalems bekannt, und wir können es nicht lügen. 17. Jedoch zu verhindern, dass sich dies weiter im Volk verbreitet, wollen wir sie ernsthaft bedrohen, damit sie niemandem mehr in diesem Namen sprechen. 18. Sie riefen sie zurück und befahlen ihnen ausdrücklich, nicht mehr im Namen Jesu zu sprechen oder zu lehren. 19. Petrus und Johannes antworteten ihnen jedoch, erteilt selbst, abes vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. 20. Denn wir können nicht aufhören, über das zu reden, was wir gesehen und gehört haben. 21. Daraufhin ließen sie die Apostel unter weiteren Drohungen frei, da sie kein Möglichkeit fanden, sie zu bestrafen, weil das ganz Volk Gott für das Geschehen lobte. 22. Der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war nämlich über 40 Jahre alt. 23. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu ihrer Gemeinden berichteten, was die Hohepriester und Altesten zu ihnen gesagt hatten. 24. Als sie dies horten, erhoben sie einstimmig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen. 25. Du hast durch den Heiligen Geist im Mund unseres Vaters David, deines Dieners, gesprochen, warum toben die Volke und schmieden die Nationen vergeblich plain. 26. Die Könige der Erde sind aufgestanden und die Herrscher haben sich versammelt gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. 27. Denn tatsächlich haben sich in dieser Stadt Herds und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volken Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus versammelt, den du gesalbtest. 28. All das zu tun, was den Handen den Ratschluss im Voraus bestimmt hatten. 29. Und nun, Herr, sei ihr Drohungen und gib deinen Dienern und die Verhigkeit, den Wort mit aller Freimütigkeit zu verkünden. 30. Indem du den Hand zur Heilung ausstreckst und Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus geschehen lässt. 31. Als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, und dem sie versammelt waren, und sie wurden all vom Heiligen Geist erfüllt und sprachen das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 32. Die Mensch der Glorbigen war einmütig und verbunden, niemand betrachtet seinen Besitz als private Gentum, sondern sie teilten als miteinander. 33. Mit großer Kraft legten die Apostel Zunis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und sie allgenessen groß Gunst. 34. Es gab auch kein Bedürftigen unter ihnen, denn all die Grundstück oder Häuser besassen, verkauften dies und brachten den Erlös des verkauften. 35. Sie legten das Geld den Aposteln zu fassen und es wurde jedem nach seinem Bedarf zugeteilt. 36. Ein gewisser Joseph, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, was Sohn des Trosts bedutet. 37. Verkaufte einen Acker, den Besass, brach das Geld und legte es den Aposteln zu fassen.